Ich erzähle vielleicht am Anfang nur so ein bisschen was von dem Hintergrund dieses ganzen Projekts und dieser Texte, die mittlerweile ja auch schon eine Geschichte haben. Nicht nur Texte, sondern dazu gehören auch Kunstausstellungen, Radiobeiträge, Kuratorien, die wissenschaftlichen Seminaren und so weiter. Und immer der Versuch, diese an sich so verschiedenen Welten, Kunst, Wissenschaft, Journalismus zusammenzubringen und zu einem neuen Funken zu bringen. Und zwar anhand eines Leitfadens, den man sagen kann, das ist diese Idee, dass die Idee von Person und die Idee von Gesellschaft in den letzten Jahren so radikal ändern und gleichzeitig kein Instrumentarium da ist, diese Veränderung zu dokumentieren, zu reflektieren, aus dem zum Teil sehr, sehr einsichtigen Grund, weil wir einfach mittendrin sind, und dann zum anderen Teil auch, weil Diskurse eben nun mal auch eine Frage der Macht ist und eine Frage der Machtverteilung. Es geht nicht nur darum, dass Macht in die Diskurse hineinkommt, es geht auch darum, dass es sogar die Macht ist, die sagt, was Diskurs wird und was nicht. Zu unseren, also was unser Hintergrund ist, wir sind mittlerweile zu dritt, eine kleine Band, wenn man so will, die alle ihre Solo-Projekte haben. Ich bin eben heute auch so als Solo-Projekt unterwegs, aber mit einem ganz wichtigen Zusammenhang zu dem Bandprojekt eigentlich. Und also die Band besteht so aus meinem Co-Autor Markus Metz und seit geraumer Zeit aus der Künstlerin Ute Richter, die also genau diese Öffnung zur Kunst, eben nicht nur über Kunst reden, sondern gleichzeitig Kunst machen, Kunst sein auch in einer gewissen Weise, das Leben auch, was man denkt oder so etwas, ziemlich heftig vorangetrieben hat. Das hat uns sehr, sehr auch unsere Perspektiven, also vorher als Boyband oder sowas, durchaus verändert, auch möglicherweise unsere Diskursformen. Also das, unser nächstes Buchprojekt zum Beispiel ist gleichzeitig ein Kunstprojekt, ganz, ganz wichtig. Worüber ich heute sprechen möchte, ist die Idee des Postmenschen, des posthumanen Menschen, also dessen, was tatsächlich nach dem Menschen, wie wir ihn kennen, kommen mag. Und nicht nur mag, sondern auch soll. Und das ist das Entscheidende, weil ein Großteil unserer Arbeit ist eine Art Recherche in den Zentren, wo diese zukünftige Idee des posthumanen Wesens oder so etwas ganz praktisch sie wird produziert, reproduziert, reflektiert und erfunden in gewisser Weise. Und es ist wahnsinnig schwierig, in diese Zentren hineinzukommen und gleichzeitig eine Vermittlungsarbeit dabei zu leisten, weil das sehr geschlossene Systeme sind, nicht nur ganz, ganz direkt, kann man sich schon so vorstellen, ne, dass das also bestimmte Forschungszusammenhänge sich wirklich abschotten und also du kommst einfach ganz pragmatisch, körperlich nicht hinein, weil sie dich nicht haben wollen. Aber die zweite Hürde oder der zweite Kreis, der da besteht, ist ein semantischer. Das heißt, die haben eine Sprache, die haben eine Vorstellungswelt, eine eigene, möchte ich fast sagen, Metalinguistik auch schon entwickelt, die man zunächst einmal übersetzen muss oder die man erstmal hinterfragen muss und sowas, was nicht ganz immer einfach ist. Wir haben also unsere Reisen in diese Zentren die würden es nicht so nennen, aber die Forschung am Postmenschen, die ist so ungefähr im Stadium der Mitte. Also wir haben in etwa die fünf ersten Stationen abgearbeitet, beziehungsweise sind natürlich neugierig geblieben und kehren auch wieder zurück, wenn es geht, wenn sie uns lassen. Also das sind diese Zentren, in denen wir uns herumgetrieben haben. Das waren die Zentren der Robotik, das waren die Zentren der Informatik, die Zentren der, was vielleicht unterschätzt wird, die Zentren der Sprachsynthese, und es war ein Zentrum der pharmazeutischen Industriewissenschaft. Dieses Hineinkommen in diese Zentren gelang uns wohl deswegen immer, weil wir eigentlich nicht kein Sensationsjournalismus oder so etwas betreiben wollen, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen ja versuchen, herauszufinden, wie ticken diese Menschen, die tatsächlich die Macht haben, möglicherweise unsere Identitäten neu zu klonen, zu bestimmen, was auch immer. Ne? Also diese Vorrede, glaube ich, ist insofern wichtig, weil sie auch möglicherweise in den Diskussionen oder so etwas durchaus mit so einem Praxisbezug rechnen müssen und mit der Idee, dass ich jetzt nicht versuche, eine Meinung zu haben, das ist gut, das ist schlecht oder so etwas, sondern ich versuche eine Basis zu finden dafür, wo wir möglicherweise Möglichkeiten finden, in den Diskurs, der eigentlich schon okkupiert ist von ganz wenigen mächtigen Zentren, nicht nur politisch okkupiert, sondern eben auch schon semantisch okkupiert, auch möglicherweise, man könnte fast sagen, philosophisch okkupiert ist. Also wo nicht nur das Sprechen über zukünftige Ideen des Menschlichen okkupiert ist, sondern die Sprache selber. Ne? Und das ist ein erster Job, den wir erledigen müssen, in diese Sprache oder in diese Vorstellung wieder hineinzukommen. Eine Prämisse einfach, eine ganz, ganz schlichte Prämisse. Man kann sagen, das ist Quatsch oder es ist nicht Quatsch. Aber davon gehe ich jetzt mal aus und davon gehen die Leute in diesen Zentren, die ich skizziert habe, aus, dass wir paar Jahre, maximal 10, 12 Jahre brauchen werden, um so etwas wie einen neuen Menschen herzustellen. Ne? Zumindest theoretisch. Die Praxis, also was die Widerstände, die dagegen entstehen, sind weniger, als wir denken, technischer und weniger Grenzen der Machbarkeit, als vielmehr Grenzen der Akzeptanz oder der Politik oder so etwas. Was dieser Postmensch ist, Nachmensch, da müssen wir zunächst mal wirklich so ein versuchen, ein Modell dafür zu finden. Also es ist ein Mensch, der wissenschaftlich neu erschafft ist, tendenziell unsterblich. Das heißt also ganz im Sinne, man könnte sagen, eher von Freuds Theorie des Todestriebes, also so verdinglicht, dass er nicht mehr sterben kann. Der hat zu viel Material so viele Dinge in sich und an sich, dass er tendenziell nicht mehr sterben kann. Er ist nicht mehr den klassischen Prozessen unterworfen, also Alterung, Tod, Geburt, Krankheit. Er ist inkludierend, das ist ganz wichtig, insofern er permanent neue mechanische, digitale und medizinische Neuentwicklungen in seinen polyformen Körper aufnehmen kann. Also er ist sozusagen ein Basismodell, so ein bisschen wie ein Auto, man hat ein Basismodell, das funktioniert und dann kann ich das ständig upgraden oder ich kann es aufwerten, Doppelvergaser oder Fernseher vorne im Lenkrad oder so etwas, Senfspender. Also diese Idee ist völlig, völlig d'accord in allen diesen Zentren, dass dies der nächste Schritt der Machbarkeit ist. Die einen sagen, ja gut, 10 Jahre, die anderen sagen 15 Jahre, die anderen sagen, ach, das geht eigentlich viel schneller, wenn sie uns nur lassen und wenn sie uns nur genug Geld geben. Dieses Inkludierende, Postmenschen, ich komme nochmal drauf, wie wir das dann noch definieren könnten, steht ihm gegenüber, es ist gleichzeitig exkludierend, das heißt also, er ist hat eine gewisse Form der Panzerung, es gibt bestimmte Dinge, die ihn nicht mehr erreichen und also die wichtigsten Sachen sind, ist nicht mehr krankheitsanfällig, nicht mehr Parasiten können mit ihm nichts anfangen oder so etwas, weil er alle schon diese Abwehrprogramme hat. Eigentlich sind sehr, sehr ähnlich dann wie ein Computerprogramm, was er seinen Firewalls hat und so etwas. Und dann kommt dieses große Problem, offensichtlich soll er nach diesen Vorstellungen dann nicht mehr anfällig sein für bestimmte emotionale Probleme. Und das heißt, unter vielen anderen, er soll nicht mehr für sexuelle Probleme anfällig sein. Also sexuelle Probleme würde ich eher fast sagen, er soll nicht mehr für die Liebe anfällig sein oder für das, was schiefgehen kann in der Liebe. Sexualität, darüber gehen die Meinungen dann schwerstens auseinander. Dazu könnte ich natürlich ein paar Anekdoten erzählen, und das sage ich mir jetzt doch mehr, weil das so heuristisch klingt. Aber natürlich ist es so, dass die Zentren dieser ganzen Forschungen die sich, manche nennen sich so, manche nennen sich nicht so, dass sie ganz klar natürlich männlich dominiert sind, dass es aber auch ein ganz bestimmter Menschentypus ist oder ein Männertypus ist. Ich würde sagen, das Verhältnis eben, und das ist erstaunlich, weil das in so total unterschiedlichen Forschungsgebieten sehr konstant ist. Ist so eine Verteilung von 2/3 Männer, 1/3 Frauen. Quasseln tun nur die Männer. Es ist nicht neu und ist andernorts auch so, aber da ist es unglaublich ausgeprägt es ist auch wohl ausgeprägt, sage ich jetzt nur aus den Erfahrungen, die Erzählung, ne? Also solche Geschichten haben ja Erzählungen, dass diese Erzählung von Männern geschrieben wird, die Arbeit wird mal wieder von den Frauen gemacht, die ich nicht herausgefunden habe, was auch nicht so geht nicht in der kurzen Zeit, in der man dann da drin ist, wie weit sie nicht wollen oder nicht können oder so etwas oder nicht dürfen. Ne? Also aber ganz offensichtlich ist da eine Mikrophysik der Macht in diesen Zentren der Forschung, die, wo man das Gefühl hatte, naja, in Wirklichkeit wird es von pubertierenden Jungs aus den 50er Jahren oder so was, die am liebsten Monsterfilme schauen und Science-Fiction-Romane lesen. Und es wird relativ offen kommuniziert, der Spielcharakter oder auch der biografische Charakter. Es ist erstaunlich eben, die Tondokumente, die wir haben, es ist erstaunlich, wie rasch der Kurzschluss zwischen Wissenschaft und Biografie dann funktioniert und wie rasch da plötzlich der Forscher, der über die künstliche Frau spricht, plötzlich von Ich spricht und so. Es ist eine schon ein bisschen sehr bizarre Welt, in die man da hinkommt. Okay, aber ich wollte über die Konstanten dieser Vorstellungen sprechen. Ne? Also es ist klar, tendenziell unsterblich, keine Krankheiten mehr, wissenschaftlich, also das heißt, alles, was in diesem neuen Menschen passiert, soll rationalisierbar sein, soll erkennbar sein, es sollen keine Unberechenbarkeiten mehr existieren. Dann das Inkludierende, ne? Alles, was neu kommt, nimmt er auf wie ein Schwamm. Exkludierend, alles eigentlich, was Natur ist oder sowas, soll er abstoßen. Aber das ist die Voraussetzung für tendenzielle Unsterblichkeit. Dann ganz wichtig ist, es gibt neue Schnittstellen zu den Maschinen, also vorherrschende Vision ist tatsächlich eine körperliche Schnittstelle zur Maschine. Und da fängt dann sehr rasch die sexuelle Fantasie an, also sehr rasch kommen dann, sagen wir, so Fickmaschinen-Fantasien oder so etwas, ne, von Leuten in weißen Kleidern, die dann sehr komisch wirken, wenn sie plötzlich rote Birnen kriegen und solche Sachen erzählen. Aber was jenseits dieser anekdotischen Lustigkeit eigentlich auf den Kern dieser Sache herauskommt. Also möglicherweise forschen diese ganzen Leute eben überhaupt nicht an neuen Menschen, sondern sie forschen an ihren eigenen sexuellen Neurosen oder an ihren eigenen Kastrationsängsten. Könnte man mal so vermuten, wenn man eine lustige Science Fiction drüber schreiben würde. Aber so lustig ist es eben nicht, weil es ist wirklich eine Forschung, die extrem weit vorangetrieben ist. Na gut, also diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ist der glaube ich der entscheidende Mythos, der sich immer wieder in diesen Vorstellungen offenbart. Und es ist letztendlich immer das, was eigentlich immer im Hintergrund steckt, wenn man etwas maschinisieren möchte, nämlich die Kontrolle. Ne? Also es ist immer die Fantasie von Kontrolle der eigenen Körper, der andere, der Körper des anderen, dessen, was zwischen den Körpern passiert. Und diese Kontrolle bedeutet immer eigentlich Entkörperlichung des Mächtigen, Verkörperlichungen des weniger Mächtigen oder so etwas. Na gut, also auf eine solche Gedankenblase, die so wie ich sie jetzt so entworfen habe, ja letztendlich gang und gäbe ist in der populären Mythologie, also kann man auch eine Bildzeitung aufschlagen oder sowas und solche Dinge kommen einem auch entgegen. Kann man jetzt also auf drei Weisen reagieren. Das eine ist, dass man also tatsächlich, wie jetzt so in dem Anekdotischen angerissen hat, man kann sagen, ja, das ist eine Spinnerei einer sehr speziellen Kultur, der technizistischen Kultur, die da was auch was zu kompensieren hat oder so etwas, irgendwas zwischen Allmachtsfantasien und eben Kastrationsängsten womöglich. Und dann sagen, ja gut, okay, und wir haben wirklich Wichtigeres zu tun, als uns darauf zu kaprizieren. Die Welt hungert und Ungerechtigkeit und es gibt wirklich genug zu tun. Diese Reaktion scheint mir seit geraumer Zeit durch die wissenschaftlichen Nachrichten nicht mehr möglich, weil wir tatsächlich mittlerweile, glaube ich, auch im Mainstream klar ist, wie weit diese Experimente gediehen sind und was auch schon gemacht wird. Retrospektiv noch kann man immer auch noch erschrecken, was schon gemacht worden ist. Also gibt es die zweite Möglichkeit zu sagen, ja, okay, also das wird eine mähliche gesellschaftliche Entwicklung sein. Wir müssen uns damit langsam einen Frieden schaffen zwischen sozusagen wie auf dem Sportfeld, ne, wie dass wir einen Menschen haben, der mit Aluminiumschienen schneller läuft als jemand, der reale Beine hat. Und das ist ein völliger Diskurswechsel der Behinderung, wo ich eine Umkehr dessen habe, was versprochen wurde. Also die Medizin, sie hilft euch und gleichzeitig, also sie kompensiert natürliche Schwierigkeiten oder so etwas. Und da gibt es diesen Umschlag, wo es nicht mehr ums Kompensieren der, auch nicht mehr das Mainstreamen, nicht mehr das Normalisieren körperlichen Fähigkeiten durch die Prothese gibt, sondern dass diese Prothese eben tatsächlich sozusagen super Kräfte gibt oder so etwas. Ne? Aber damit werden wir leben, genauso wie wir sicherlich mit einer Maschinisierung der Sexualität leben können, auch sehr, sehr anekdotisch. So lustige Sachen wie, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, den Dildo Control, also wo man also sozusagen mit der Fernbedienung den Dildo im Körper des anderen, der vielleicht in Amerika ist, in der Geschwindigkeit und in der Rhythmik bei gleichzeitiger Kameraübertragung machen kann. Das ist eine feine Sache. Aber mit solchen Dingen, also können wir ohne weiteres leben. Das sind würde man sagen, das sind die Blasen des technizistischen Zeitalters und sowas. Die dritte Möglichkeit aber, die ist halt schon ein bisschen heikel, die würde einfach sagen, es wird etwas geschehen, was tatsächlich ein ernsthafter Diskurswechsel ist. Es wird etwas geschehen, was uns tiefer verändert als solche Verlängerungen, Verbreiterungen der Möglichkeiten. Und da gibt's die These von Stanislaw Lem, die ich wirklich klasse finde und die man auch in der Geschichte gut zurückverfolgen kann. Und Stanislaw Lem sagt, alles, was technisch machbar ist und was gleichzeitig in der Mainstream-Kultur vorstellbar gemacht wird, das wird auch realisiert. Und zwar eher früher als später. Also diese zwei Dinge muss man zusammendenken. Und das haben wir, glaube ich, in unserer Kultur, diese Technik haben wir noch gar nicht entwickelt. Nämlich einerseits schauen, was können die Leutchen dort in diesen Zentren machen? Und andererseits, was ist das Bild davon, was sich die populäre Kultur davon macht? möglicherweise in Monsterfilmen oder in den Simpsons oder in verquasten Talkshows oder sonst was, ganz egal wie verkleidet das immer sein mag. Aber diese beiden Dinge sind die Quellen dessen, was tatsächlich gemacht werden kann. Und diese beiden Aspekte zusammenzubringen, wiederum gibt es propagandistische, möglicherweise auch rein machtpolitische Mittel, die das verhindern sollen. Also diese Schnittstelle zwischen der technischen und der kulturellen Seite im Bewusstsein, dass wirklich nur wenn beide da sind, wird es realisiert. Nichts wird realisiert, was die Leute in den technischen Zentren macht, was nicht gleichzeitig denkbar, abbildbar, erzählbar gemacht wird in der populären Kultur. Also man fragt sich, vor was man dann eben mehr erschrecken soll oder so etwas. Aber wahrscheinlich, wie sie immer so schön sagt, gemeinsam sind sie unausstehlich. Also die Machbarkeit allein, denn das ist so dieser manchmal so pseudo-religiöse oder auch das Starren des Kaninchens auf die Schlange. Die Machbarkeit allein wird niemals eine technische Entwicklung ermöglichen. Also wenn Sie so in der Geschichte der Techniken auch zurückschauen, gibt es ja wunderschöne Beispiele dafür, ne? dass die Wissenschaft schon irgendwo ist, wo dort aber niemals in der Gesellschaft ankommt, weil diese Gesellschaft das einfach nicht will. Also wenn Sie sich vorstellen, die in der Antike wussten die Leute ganz genau, dass sich die Planeten um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Ne? Und dann wurde es einfach vergessen. Und dann, als es langsam wieder dämmerte, wurde es verboten, so zu denken. Wenn man so genau hinschaut, gibt's ganz ähnliche, natürlich mikrophysische, was bei uns ständig abläuft. Das ist die Struktur möglicherweise unserer kulturellen Beziehung zur Technik. Nämlich akzeptieren, vergessen, verdrängen, verbieten möglicherweise. Ne? Also wir müssen nur so simple Sachen anschauen, wie wenn man heute so fast selbstverständliche Dinge benutzt, wie ein Synthesizer oder ein Vocoder oder Text-to-Speech-Programm. Ja? Wenn man fragt, wann ist das eigentlich entwickelt worden? Das ist in den 20er Jahren entwickelt worden. Alles war da. Technisch war der Vocoder zu Beginn des Zweiten Weltkriegs technisch voll ausgebildet, wurde eingesetzt in der Nachrichtenübermittlung zwischen England und Amerika. Danach wurde es vergessen, beziehungsweise verdrängt, mit ein paar ganz, ganz traurigen Erfindergeschichten, die das entwickelt haben und niemals also dafür für die Credits gekriegt haben. Also alle Erfindungen sind letztendlich erst dann da im richtigen Sinne, wenn die Gesellschaft sie quasi nachfragt oder wenn die populäre Kultur, in dem Fall die Musik, ne, also man brauchte bestimmte musikalische Entwicklungen, brauchte eine gewisse Entwicklung auch der Clubkultur, man braucht eine gewisse Entwicklung der Drogen, man brauchte eben auch eine gewisse Entwicklung der Sexualität, um Synthesizer-Musik überhaupt hörbar zu machen. Möglicherweise, also wenn Sie sich denken, wo der erste Synthesizer eingesetzt wurde in Stanley Kubricks Clockwork Orange als Beethoven Persiflage oder was auch immer, von Wendy Walter Carlos, ne? Und für Wendy Walter Carlos war der Synthesizer umgekehrt das Instrument, sein eigenes Geschlecht zu definieren. Über Schwierigkeiten und über Ecken. Und jetzt versuche ich das einfach mal zu projizieren auf dieses Thema. Erstens, wie weit ist es eigentlich schon mit der Kreation des posthumanen Wesens? Und zweitens die Frage, die sich seltsamerweise stellt, welches Geschlecht hat der posthumane Mensch, das posthumane Wesen? Und warum hat es überhaupt ein Geschlecht? Warum soll es überhaupt ein Geschlecht haben? Ne? Brauchen tut es nicht. Oder doch? Von der Gesellschaft her. Ne? Also wäre jetzt die Frage, was verstehen wir überhaupt unter posthuman? Und ich schlage vor, dazu dieses Modell zu nehmen, was der Colin Crouch für die Postdemokratie aufgestellt hat. Das ist ganz simpel, weil das kann man wirklich auf jede Art von dieser Post Vorstellungen übertragen. Mir sagt, also wir haben zuerst einen Zustand, einen ziemlich definierten Zustand, also die Industrie, die Demokratie, das Bürgertum, den Punk, die Moderne, den Feminismus, was auch immer. Ne? Also einen Zustand, der definierbar ist in der einen oder anderen Weise. Und den nennen wir den einfach X, egal welchen, den können wir dann immer wieder neu füllen mit dem, was man gerade untersuchen möchte. Und dann ist der Zustand von Post-X eben nicht das Anti-X, auch nicht dieses dialektische Anti-X, der Gegenentwurf oder so etwas, sondern es ist geprägt dadurch, dass es unheimlich viel von X noch enthält, aber gleichzeitig Eigenschaften hat, die X nicht enthalten hat und gleichzeitig Eigenschaften nicht mehr hat, die X hatte. Also wenn man an die Postdemokratie denkt, dann ist das ziemlich klar. Also es gibt noch demokratische Formalien, es gibt noch Wahlen, es gibt noch Repräsentationen, es gibt noch formale Pressefreiheit und so weiter. Aber möglicherweise gibt's deren wirkliche Inhalte nicht mehr. Oder es gibt neue ökonomische Kontroll- und Manipulationsinstrumente, die eigentlich in der Demokratie als X gar nicht vorgesehen waren. Genauso kann man sich vorstellen, was ist möglicherweise postmaskulin, was ist postfeminin, auf die Familienrollen. Da kann man das, glaube ich, auch ganz klar erkennen, dass wir in so einem Prozess, der über was ist Kind und was ist Eltern, was ist Vater, was ist Mutter und all diese Sachen. Immer werden wir diese mit dieser Idee des Post-X unsere Realität sehr viel genauer beschreiben können, als wenn wir sagen würden, ach ja, da verändert sich immer alles ein bisschen und sowas. Durch diese Modellierung sind wir möglicherweise in der Lage, die Elemente, die sich ändern und die Elemente, die sich gleich bleiben, zu unterscheiden. Wichtig ist auch noch, also dass die Crouch'sche Definition von Postdemokratie. Das heißt, der Übergang von X zu Post-X ist nicht revolutionär und ist auch nicht evolutionär, sondern es ist ein Flow, der darüber hinübergeht. Und jetzt wird es dann ein bisschen für das Feintuning ziemlich wichtig zu unterscheiden, was ist einfach nur eine Veränderung und was ist tatsächlich ein Post-X. Ne? Und dazu gibt's vorgeschlagen durch die Theorie eine Reihe von Instrumenten. Also man kann zum Beispiel die Qualität der Veränderungen als Kriterium benutzen. Das heißt, man kann sagen, wenn sich mehr als die Hälfte aller Elemente eines Systems verändert haben, dann ist es keine evolutionäre Veränderung mehr, sondern es ist tatsächlich ein Post-X entstanden. Man kann es genauso gut quantitativ nehmen, unterscheiden zwischen den peripheren und den zentralen Eigenschaften eines Systems. Das heißt also, wenn die Zentraleinheit eines Systems oder eine wichtige Steuerungseinheit eines Systems sich verändert hat, werden wir nicht mehr von einem normalen Veränderungsvorgang ausgehen, sondern werden sagen, okay, das ist eine tatsächliche Veränderung. Ne? Also es ist ein berechenbarer, benennbarer, beschreibbarer Unterschied zwischen Menschen, die einfach sich, wie sie es immer in ihrer Geschichte getan haben, sich einfach verändern, verbessern, verschlechtern, ergänzen, technifizieren, ausrüsten, was auch immer, und tatsächlich dem Wechsel von Mensch X zu Mensch Post X. Der Übergang von einem Zustand X zu dem Zustand Post-X wird in aller Regel als Krise beschrieben, empfunden vor allen Dingen. Möglicherweise wird sogar die Krise empfunden, ohne dass man merkt, dass es eigentlich die Veränderung des X zu Post-X ist. Ne? Also ein wunderschönes Beispiel, was mit der Postdemokratie passiert, was wir im öffentlichen Diskurs und im Alltag hauptsächlich erleben, ist Krise. Ne? Aber vielleicht ist diese Krise nur eine Illusion, und in Wahrheit geht es einfach nur um die Verwandlung der Demokratie in die Postdemokratie. Genau dasselbe könnte man sich überlegen, was ist eigentlich mit diesem Menschenbild, was sich da ändert. Ne? Und dann denken wir auch, also es wird eigentlich ständig nur krisenhaft beschrieben. Und 1000 neue Bücher erscheinen, weil da die einen, die Frauen sind so böse, die anderen, die Männer sind so böse, die Kinder sind so böse, das Erziehungssystem funktioniert nicht mehr und so weiter. Also lauter so hauptsächlich reaktionäre Versuche, die Krise zu bewältigen, indem man genau da wieder hinkommt, wo man mal war, und möglicherweise die anderen Dinge, die sonst so hässlich sind, nicht sieht. Aber eventuell funktioniert es genau andersherum, dass nämlich wir diese echte, tiefe, folgenreiche, nachhaltige Verwandlung von Subjekt und Gesellschaft nicht wahrnehmen, weil wir nur die Krise wahrnehmen. Wenn wir nur sozusagen den eigentlich nur die sekundären Folgen oder vielleicht auch nur den Wachstumsschmerz oder so etwas wahrnehmen oder den Veränderungsschmerz. Alles, was sich verändert, Schmerz. Und da ist der Punkt, ne? Also das Wesen jeder Krise und jeder Veränderung bedeutet, dass es Gewinner und Verlierer gibt in dieser Vorstellung vom Posthumanen. Hat sich da so diese wunderschöne oder auch ganz erschreckende Doppelwort herausgebildet, vom Überleben und vom Unterleben. Ne? Das heißt, wenn ich das glaube ich wirklich in allen Diskursen, die wir jetzt haben, kennen wir das sehr genau, dass es jedes Überleben in aller Regel auf Kosten von Unterlebenden geht, ne? Also so simple Sachen wie in Krimis, dass dann natürlich die rumänischen Mafia Kinder verschleppen, um die Nieren für deutsche Wirtschaftsbosse zu bekommen oder so etwas. Aber das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass es tatsächlich sehr unterschiedliche Formen des Nachmenschlichen oder des Untoten oder sonst etwas gibt. Und das, um auf diese Vorstellung der Sexualität zurückzukommen, dass virulent genau zwei völlig diametrale Vorstellungen herrschen, nämlich das eine, der posthumane Mensch oder das posthumanische Wesen, wie man es nennen möchte, überschreitet die Grenzen einer Gender-Zuschreibung, überschreitet die Grenzen des simplen dualen oder trialen Spiels oder so etwas, wird unglaublich frei in der Wahl sowohl der sexuellen Techniken als auch der Emotionen, eigentlich ein polymorpher Superempfänger für sexuelle Reize und sexuelle Energien. Und zur selben Zeit entwickelt sich die viel ökonomisch interessantere Vorstellung von der Herstellung von mehr oder weniger künstlichen Sexsklaven, völlig kontrollierbaren Bildern des eigenen Begehrens, völlig widerstandslose sexuelle Praktiken und völlig reaktionäre Rückkehren zu eben, da gibt's nur noch Supermänner und Superfrauen oder hyperbezeichnete schauen Sie sich Computerspiele oder diese Sexpuppen, die Entwicklung der Sexpuppen ist eine interessante Geschichte, die tatsächlich eine Rückwärtsentwicklung aufweist. Also die ersten Sexpuppen waren noch sozusagen mit 3-4 Zeichen hat es ausgereicht, zu bezeichnen, das ist Frau, ne? Und die Sexpuppe von heute ist ein Zeichensystem von unglaublicher Überinterpretation sozusagen. Ne? Also es muss immer noch mehr Weiblichkeit imaginiert werden. Es geht mit den Sexmaschinen auf der anderen Seite ganz genauso. Also die müssen immer noch männlicher oder noch maschineller, noch kontrollierter werden. Ist ein spannendes Thema, aber auch ziemlich öde, weil es eigentlich so ungefähr wie Claude Lévi-Strauss, der tausend, aber tausend Mythen von einer Insel zur anderen und untersucht und merkt, wie die Masken wandern oder so etwas. Also solche Arbeit möchte ich niemanden zumuten eigentlich, aber eigentlich müsste sie geschehen, um zu kapieren, welcher kulturelle Wandel in unserer Gesellschaft stattfindet. Ne? Also die zwei Mythen, die zwei sexuellen Mythen des Posthumanen, einerseits die Unterlebenden werden sexuelle Sklaven und werden überbezeichnet. Nur Mann, nur Frau, nichts anderes. Auch nur gar nicht mehr Mann und Frau, sondern nur noch Zeichen von Mann, Zeichen von Frau. Und auf der anderen Seite die völlige Loslösung von dieser Fessel dieses Diskurses. Und es ist klar, das ist auch in den Zentren der Forschung klar, dass das eine die Reichen und das andere die Armen kriegen. Ist auch, kann man durch simple Preisvergleiche sowohl der Experimente als auch der bereits auf dem Markt befindlichen Waren nachvollziehen. Also das Problem, ich habe gesprochen über diese Entwicklung von Mensch X zu Post X. Die große Erzählung in der posthumanen Idee ist eigentlich unglaublich simpel, nämlich sie gehen nochmal zurück auf eine Dreiform. Das heißt, es gibt von jedem Zustand oder von jeder Erscheinung gibt es drei Formen: das Prä-X, das X und das Post-X. Sage ich, der Mensch ist eben nicht nur X, sondern es kommt darauf an, wie ich ihn sehe. Nämlich auf der einen Seite ist er eine biologische Gattung mit gewissen körperlichen Gegebenheiten, also mit Grenzen dessen, wie er sich bewegen kann, Grenzen der Wahrnehmung, Grenzen des Gedächtnisses, sogar Grenzen des Begehrens. Gleichzeitig ist der Mensch aber auch ein philosophisch-moralisches, wissenschaftliches Projekt. Und jetzt behauptet sozusagen die posthumanistische Ideologie, wenn man so sagen möchte, oder Mythologie, also der Mensch ist was das moralisch-philosophische, wissenschaftliche Projekt anbelangt, letztendlich erst im Prä-X. Biologisch ist er aber im X, das heißt, mehr Mensch geht nicht. Der Mensch hat sich, was die Schöpfung ihm aufgetan hat, was er machen konnte, erreicht. Wohl auch die Grenze seines Alters auf natürliche Weise. Noch mit ein bisschen gesund leben und noch weniger rauchen, noch ein Jährchen, aber mehr. Das ist absehbar, dass es eine Grenze ist. Und jetzt sagt der posthumane Forscher, um den moralisch-philosophisch-wissenschaftlichen Prä-X-Menschen überhaupt erst zum Menschen werden zu lassen, muss ich ihn biologisch zum Post-X machen. Und schon habe ich mit dieser simplen Idee habe ich eine kolossal geniale Legitimation. Ich habe auch eine große Erzählung für mein Projekt, den Menschen zu verbessern. Denn ich will ihn ja nicht abschaffen, sondern ich will im Gegenteil erst zu dem machen, was er eigentlich sein könnte oder so etwas. Aber dazu muss ich ihm seine biologische Limitation, seine soziologische Limitation, die muss ich ihm nehmen. Okay, also wir diagnostizieren nach unseren unglaublichen Puzzlearbeiten und nach unseren Recherchen oder sowas, dass Stanislaw Lem recht hat und dass dieses Projekt der Posthumanisierung im Gang ist. Ohne dass die Gesellschaft es weiß oder wissen will. Sie weiß es in bestimmten Teilaspekten oder so etwas, aber sie will nichts davon wissen, dass es tatsächlich einen Diskurswechsel der Person und der Gesellschaft gibt. Die gibt so 10 große Felder, auf denen dieses Projekt vorangetrieben wird. Und das Interessante ist, dass diese Felder eben alle für sich arbeiten. noch nicht offiziell und noch nicht diskursiv miteinander verbunden sind oder jedenfalls nicht so effektiv zusammenarbeiten, wie man das in der Science Fiction haben möchte, wo dann eben die Cyborgs und die Androiden ganz schnell entwickelt werden, weil ein Mad Scientist oder so etwas die geniale Idee hat. Also diese zehn großen Felder, das sind die Robotik. Es ist klar, das sind die also Maschinen, die immer stärker menschenähnliche Fähigkeiten, aber eben auch Erscheinungen haben. Wir haben in München das Experiment, das ist ziemlich bekannt, eines Roboters, der sich auf eigenständige Weise durch die Stadt bewegen muss und Menschen nach dem Weg fragen muss, verfolgt, um von A nach B zu kommen. Ne? Also der hat eine Kamera, hat Sensoren, hat also alles, was die Robotik derzeit halt so zu bieten hat. Die ersten Experimente liefen so ab, dass der ungefähr so ausschaut wie in Star Wars der kleine Blecheimer da, ne? Mit so einer Kamera vorne und sowas. Konnte aber schon also sprechen, bitte sagen Sie mir den Weg zum Marienplatz oder so etwas. Und jetzt war also die zweite Phase des Experiments war, wie verhalten sich Menschen gegenüber diesem Roboter, der nach dem Weg fragt und dann tatsächlich in der Lage ist, die Anweisungen zu befolgen. Und dann hat man angefangen, eben dem Roboter verschiedene Formen des Aussehens zu geben. Und das ist ein ganz entscheidender Zweig der Robotik, eben also die Interaktion mit Menschen. Also der erste Roboter war neutral. Auch die Stimme war neutral. Also so, man konnte nicht identifizieren, ist es eine männliche oder ist es eine weibliche Stimme. Dieser Roboter, sein Erfolg war limitiert. Also viele Leute haben ihn ignoriert, viele Leute haben für einen Scherz gehalten und so weiter. Nächste Variante, also okay, dann muss ich dem wohl irgendwie so ein bisschen Autorität geben. Dann haben sie ihn also männlich gemacht, die Stimme männlich gemacht, das Ausschauen so ein bisschen männlich gemacht und sowas. Schwuppdiwupp, hat sich das Verhalten, was immer aufgezeichnet wurde, der Passanten schon schwer verändert. Ne? Und hat man immer so weiter experimentiert. Und das objektive Ziel war einfach, dieser Roboter soll möglichst viele Passanten um Informationen, also viele, viele Informationen abgreifen. Und zum Schluss sah der Roboter aus wie ein japanisches Schulmädchen. Und das hat die meisten Unterstützung bekommen. Ähnliche Experimente gab es in Japan selbst, wo allerdings dieses Schulmädchen eben wieder sehr stark sexuell konnotiert ist, wo die Leute dann immer schon das Gefühl hatten, sie werden angemacht oder so etwas. Ne? Nun ist die Robotik ja mittlerweile so weit, wenn man in einer limitierten Situation ist, werden sie ohne weiteres nicht mehr unterscheiden können. Ist das jetzt ein realer realer Mensch oder ein realer ein Androide oder so etwas? Es gibt diesen berühmten japanischen Professor, der sozusagen seinen eigenen Roboter seinen Unterricht machen lässt. Und das ist sehr, sehr vernünftig, weil das ist eine 1:1 Abbildung oder so etwas. Ne? Da kann jetzt quasi noch nicht so viel passieren. Aber worauf es hinausgeht, also der Stand der Robotik ist, ich muss meine Maschine geschlechtlich identifizieren, um sie in menschliche Kommunikationskreisläufe einschleusen zu können. Ein nicht geschlechtlicher Roboter wird nicht positiv konnotiert, wird nicht bekommt nicht viel Informationen. Das ist der Stand der Dinge. Das differenziert sich dann noch von Gesellschaft zu Gesellschaft. Die beiden Parameter sind, der Roboter darf nicht, er muss hierarchisch unter dem Menschen stehen. Deswegen, das kleine Mädchen ist offensichtlich in unserer Gesellschaft perfekt für diese Rolle, was erschreckend genug ist. Der zweite Parameter ist die Verwechselbarkeit des Roboters mit dem Menschen hat eine Grenze. Wenn er vollkommen verwechselbar wird, kriegen die Leute wieder Angst. Das heißt, die ideale Maschine, die in menschliche Kommunikationsformen hinein gelangen kann, erfolgreich im Sinne der Erfinder, im Sinne dann sicherlich des Marktes, der Verwertung, besteht in dem Signal, ich bin dir unterlegen, ich bin hilfloser als du, hilf mir, und ich bin gleichzeitig nicht wirklich. Das heißt, die Attribute, eben wie ich schon vorhin angedeutet habe, die Attribute werden nochmal verstärkt. Das heißt also, statt die Maschine als eine Form von posthumanem Wesen, Traum eben, die wird irgendwann mal Bewusstsein haben, sozusagen zu befreien von unseren Gender-Konstruktionen, passiert genau das Gegenteil, nämlich sie verschärft es nochmal. Oder sie kehrt sogar zurück zu eigentlich schon überwundenen Strukturen. Darüber macht sich keine Sau der Robotik Gedanken, weil die haben ja eine reine Nützlichkeitsvorstellung. Ne? Wenn mein Roboter ausschaut wie ein Schulmädchen, dann ist es der erfolgreichste Roboter, der erfolgreichste soziale Roboter, ganz klar. Und mittlerweile läuft das so wunderbar, dass tatsächlich die Gender-Identifizierung sozialer Roboter die Karikatur klassischer Gender Rollen ist oder so etwas, ne? Einschließlich dann mittlerweile schon auch wieder rassischer Merkmale, also im Grunde genommen sind wir, wenn das nicht so politisch inkorrekt wäre, würden die Typen dort schwarze Roboter bauen, damit die Leute dann wieder ihre Sklaven haben. Und dasselbe, zweiter großer Teilbereich dieser Konstruktion in der Sprachsynthese. Genau derselbe Effekt. Es war am Anfang, hat man eigentlich eher an neutralen Sprachen, an neutralen Stimmen gearbeitet. Die Sachlichkeit vermitteln sollten, die Informationen vermitteln sollten, bei denen es auf Klarheit ankam. Nächster Schritt war, wie bei den Robotern, das Akzeptieren der Sprachen, das Akzeptieren der synthetisierten Sprachen. Und nämlicher Effekt, also wieder sucht man, wenn man Hierarchien haben will, werden wieder weibliche Stimmen genommen, die Vertrauen, die Macht vermitteln, männliche Stimmen, die Autorität vermitteln sollen. Das ist ein extrem erschreckender Zustand dieser Forschungen, die von keinerlei Diskurs begleitet werden, weil sie eben aus dem Effizienzgedanken kommen und niemals reflektieren, ja, wollen wir das eigentlich? Wollen wir tatsächlich, dass die Maschinen oder die posthumanen Kommunikationsformen statt unsere Scheißordnungen zu überwinden, die erst nochmal befestigen und die nochmal bestätigen, ne? Also der einzige Diskurs, der da zu stattfindet, findet in C-Horror-Movies statt oder in Comics oder so etwas. Woran man sieht, wie wichtig C-Horror-Filme sind und Comics. Und möglicherweise paar Songs oder so etwas. Und dieses ganze Ding kann man in allen Teilbereichen der Forschung nachvollziehen. Also Robotik, Sprachsynthese, das nächste ist Informatik, das nächste ist die Prothetik. Die Prothetik, das ist wiederum noch eine der absurdesten Geschichten, weil die Prothetik am schlimmsten auch in ihrer Tradition am schlimmsten sozusagen fallisch besetzt ist, eigentlich die nackte Männlichkeit sozusagen wie im Terminator oder sowas, also ganz, ganz offensichtlich als erfolgversprechendstes Element haben. Der nächste Punkt, Pharmazie, das andere ist die Gentechnologie, die Chirurgie, die Reproduktionsmedizin und das letzte, was vielleicht ein bisschen überraschend kommt, das ist die Kinematografie. Das heißt, letztendlich die Wahrnehmung. Die synthetische Wahrnehmung. Das ist auch eins der Felder der Posthumanie, die sehr, sehr wenig bekannt ist, die im Kern aber quasi in etwa die Hälfte dieser ganzen Entwicklung ausmacht, nämlich die Frage, wie nimmt man denn eigentlich wahr? Und ein Schlüsselbegriff dazu ist die Enhanced Reality. Und das heißt, es ist eine Wahrnehmung, die letztendlich fiktive und reale Dinge zusammenmischt. Also das heißt nichts anderes als verbesserte Realität. Es gibt, wir haben die in Hamburg vorgeführt, Brillen, die man aufsetzt, und dann schaut man zum Beispiel diese Tür an, dann sieht man an dieser Tür keine Plakate mehr und schon gar keine Flecken oder so etwas, und man sieht da draußen den Ozean rauschen oder so etwas. Das ist kann ich abrufen mit Programmen, ne? Das ist technisch überhaupt kein Problem, das macht jeder Student. Aber die entscheidende Geschichte ist, mittlerweile gibt es Programme, die mit Programmen verbunden sind, wie heißt das, Professional Portrait. Professional Portrait ist eine Aufnahmetechnik, da kann ich Gesichter aufnehmen, Und ich, und das Programm schneidet automatisch alle Unebenheiten, alle Fehler oder so etwas heraus und glättet alles, harmonisiert und so weiter. Ne? Das kann jeder auf seinen Computer laden. Das gibt's, glaube ich, schon sogar schon mittlerweile als Freeware. Das ganz simpel. Also können Sie mal im Internet sich runterladen. A Professional Portrait heißt das. Es ist unglaublich. Also das geht innerhalb von einer Sekunde oder so, dass ein Gesicht sich verändert und einem Ideal angepasst wird oder so etwas. Ne? Nun, die nächste Phase ist, ich setze diese Brille auf und alle ihre Gesichter sind professional portraitisiert. Das heißt, ich sitze dann hier vor einer Gruppe von Barbies und Kens oder so etwas. Oder vor Jennifer Lopez und Brad Pitts oder so. Ne? Das sind so wiederum diese anekdotischen Sachen, mit denen die Leute ihr Publikum zum Lachen bringen. Nun, wenn man es aber die weiteren Entwicklungen ansieht, und wir haben bei dem Kongress in Hamburg sie auch dazu gebracht, das dann in längeren Phasen zu demonstrieren, was tatsächlich alles damit möglich ist, bedeutet es, dass das also durchaus es in absehbarer Zeit möglich ist, dass ein Mensch mit einer solchen Brille durchs Leben läuft und tatsächlich nur noch angenehme Sachen sieht. Enhanced Reality eben. Also er lebt einfach in einer künstlichen Welt, in einer halbkünstlichen Welt. Und das ist ganz entscheidend, weil wenn wir uns überlegen, wir werden möglicherweise mit irgendwie halbkünstlichen Menschen zu tun haben, dann funktioniert das nur, wenn die gleichzeitig in einer halbkünstlichen Umwelt leben oder so etwas. Ne? Also wieder zwei Dinge, die da aufeinander zugehen. Und wieder ist die Frage, ja, was läuft denn dann gendermäßig ab? Wäre ja auch wieder alles möglich. Ne? Ich könnte die entgendern, die Enhanced Reality. Ich könnte sie flexibel gestalten. Ich könnte sagen, ich möchte gerade die Vielfalt in einem Menschen sehen. Ich könnte seine Seele sehen wollen oder sowas. Aber nö. Was passiert ist, ich werde durch diese Brillen, soweit sie im Augenblick entwickelt sind, tatsächlich draufgebracht, wiederum Gender zu forcieren. Und zwar wieder im traditionellen, möchte schon fast sagen, puritanisch-amerikanischen Sinne, Vater, Mutter, Heilige, Hure und so weiter. Ne? Das ist ganz, ganz furchtbar, weil besonders guten Geschmack haben die Jungs da oben auch nicht. Oder andersrum, sie tragen eine Menge Psychosen mit sich herum. Nur haben sie ja die Definitionsmacht. Das heißt also, was wir durch diese Brillen je in absehbarer Zeit sehen wollen, natürlich kann man sagen, ja, ich ziehe keine solche Brille auf. Nur wie Sie wissen, wie die Entwicklung der Ökonomie ist. Wenn man heute keinen Facebook-Account hat, kriegt man keinen Job mehr. Und in absehbarer Zeit wird eine Lidl-Verkäuferin nicht mehr eingestellt, wenn sie sich weigert, ihre Feelgood-Brille aufzuziehen oder so etwas. Es ist machbar und es ist vorstellbar. Also es ist nahe. Right. Bis jetzt hat noch niemand unterbrochen, aber ich wäre absolut offen. Ne? Mach ich weiter. Okay, also das Problem ist, genau, die Machbarkeit ist gegeben. Und sie ist gegeben, aber noch nicht unbedingt veröffentlicht. Also deswegen haben wir zum Beispiel diesen Kongress in Hamburg gehabt, um quasi die technische Intelligenz dazu zu tricksen, mehr von ihren Möglichkeiten offenzulegen, als es sonst tut. Und das hat ganz gut funktioniert. Und der Köder war tatsächlich die Kunst. Das heißt, also wir haben versucht, in gemeinsamen Kunstprojekten diese Dinge auszuprobieren und gleichzeitig versucht, in den Ideen der technischen Intelligenz, die solche Dinge herstellt, sowas wie Keime des Diskursbewusstseins oder des Genderbewusstseins oder das überhaupt des Menschlichen. Manchmal war man ja verblüfft, dass da gar nicht mehr sehr, sehr menschlich gedacht wurde. Und um jetzt diese Möglichkeit, in diesen Diskurs hineinzukommen, also wie gesagt, die Kunst ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Vorreiter, weil sie diese Dinge auch zugleich anwenden, reflektieren und spielerisch, experimentell verwenden kann. Wir müssen vermutlich die verschiedenen, also dass diese Entwicklung so stattfindet, nochmal unterscheiden, in welchen Diskursen findet sie denn eigentlich statt. Also in den Diskurs würde ich jetzt sagen, das ist so die klassische Foucault-Geschichte, also Diskurs bedeutet einfach, die Gesellschaft einigt sich irgendwie darüber, was schön ist, was scheiße ist, was gefährlich ist, was gut ist, was nützlich ist und so weiter. Gibt dazu Medien. Und da drin sind immer so drei Elemente, die da spuken und die den bestimmen. Und nämlich das eine ist die Macht, ganz klar, wer hat die Macht, die Diskurse zu führen oder zu verbieten. Das andere ist der Profit. Also wer verdient an diesen Sachen? Und das Dritte, was Foucault sagt, und das ist, glaube ich, für uns der Punkt, wo man eben einhakt. Er sagt, in jedem Diskurs steckt so etwas wie der Wille zur Wahrheit. Das heißt, so viel Macht und so viel Profitgier in einem Diskurs auch immer steckt. Es gibt irgendwo als Motor, als sonst an einer Stelle, gibt es immer diesen Willen zur Wahrheit. Also ich kann den Diskurs nicht völlig beliebig durch Macht und völlig beliebig durch Profitgier steuern. Genauso wenig wie ich Populismus völlig beliebig steuern kann oder so etwas. Ich kann nicht einfach sagen, ab morgen gibt es nicht mehr Meinung und Gegenmeinung, sondern wir haben nur noch die Emotionen, die Volkstümlichkeit und wir sind wir und die anderen sind die anderen und das ist eine prekäre Geschichte. Also auch dieser Diskurs ist prekär. Und deswegen ist es vielleicht für den Augenblick ganz entscheidend, dass wir so diese Diskurse ein bisschen auseinanderhalten. Da gibt es also zuerst den wissenschaftlich-technischen Diskurs. Und das ist eben dieser Diskurs, der von der Machbarkeit ausgeht, der sagt, wenn es möglich ist, dann müssen wir das auch machen. Das ist unsere wissenschaftliche Aufgabe. Das ist der Fortschritt. Das war schon immer so. Und jeder, der mich aufhält, ist eigentlich ein Reaktionär oder ein Nachfahr der Inquisition und so weiter. Aber zum wissenschaftlich-technischen Diskurs gehört eben auch die Risikoeinschätzung. Das ist sozusagen eine der Erben des wissenschaftlichen Denkens. Und im wissenschaftlichen Diskurs zur Posthumanität oder zur Postgenderifizierung, was auch immer, ist durchaus die Möglichkeit, dass über die Risikoeinschätzung gesprochen wird, Es ist unglaublich, wie viele, auch gerade wie viele Nachwuchskräfte der jüngeren Wissenschaftler oder der Doktoranden oder solche Leute, die dort arbeiten, einen ethischen Diskurs haben wollen, der ihnen von den Institutionen verboten wird oder einfach ins Leere gelaufen wird. Ne? Also ich will damit nur sagen, es gibt durchaus in der technisch-wissenschaftlichen Kultur Elemente der Selbstkontrolle, die sagen könnten, das wollen wir nicht. Oder das geht zu weit oder solche Sachen. Ne? Und dieses Element der Risikoeinschätzung, das ist jetzt ein Nebendiskurs, der bei in anderen Bereichen wahnwitzig wichtig ist, der kann sozusagen neutralisiert werden. Der wird neutralisiert zum Beispiel durch die Umformung wissenschaftlicher Institute in abhängige Forschungseinrichtungen von Privatkonzernen, in denen es absolut keine Risikoeinschätzungen mehr gibt, in denen es absolut keine Selbstreflexion gibt. Was machen wir da eigentlich? Was riskieren wir damit, was wir machen oder so etwas? Sondern es ist derjenige, der diese Frage stellt, verliert seinen Job. Im Zweifelsfall. Und auf der anderen Seite haben wir diesen moralisch-religiösen Diskurs. Diese klassischen Fragen, also was darf man tun, ohne dass man sich gegen die Götter gegen die Schöpfung oder gegen die Natur versündigt. Und da ist auch wieder klar, also Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Als Mann und Frau schuf er ihn. Und dann die ganze Ableitung davon und so etwas. Und auch angesichts der anderen großen Frage, alle Entwicklungen in der Posthumanität sind von vornherein gerechtfertigt, wenn sie dazu dienen, das menschliche Leiden zu lindern. Das ist ein Passepartout für unglaublich vieles, ne? Weil nahezu alle Entwicklungen auf diesen Gebieten ursprünglich dazu dienten, erstmal Leiden zu lindern. Also ein ganz tolles Beispiel ist die Prothetik, die ihren ganz großen Aufschwung nahm nach dem Ersten Weltkrieg. Und da war zum ersten Mal diese, logischerweise, schon klar, also da gab es eine unglaublich makabre Veranstaltung, ich glaube 1919 oder 1918, in Dresden im Hygienemuseum, das es damals schon gab. Und da stellte die deutsche Prothesenindustrie ihre Errungenschaften aus. Und da wurde eben die Frage gestellt, was mache ich denn mit Männern, die ihre Beine, ihre Arme und sonst was verloren hatten, damit sie wieder Teile der Gesellschaft werden. Und also man könnte natürlich sagen, es ist klar, ich möchte mit Prothesen erreichen, dass diese Männer wieder gehen können. Im medizinischen Sinne ein erfülltes Leben führen können, wenn sie ihren Schwanz verloren haben. Auch das kann man ersetzen. Männlichkeit sozusagen, genauso wie den Arm. Nur, war jetzt dann die Frage, was ist das Wichtigste, um einen Menschen wieder in die Gesellschaft zu integrieren? Und dann kam die deutsche Prothesenwirtschaft auf die glorreiche Idee zu sagen, der Mensch ist eigentlich nur integriert, wenn er arbeitet. Und nur durch seine nützliche Arbeit ist er überhaupt in der Lage, mit seiner Behinderung, mit seiner Halbheit, nicht mehr Ganzheit oder so etwas umzugehen. Also müssen wir ihn in die Lage versetzen, Arbeiten zu verrichten. Und das war die Zeit der Fließbandarbeit, der Maschinen, des Fordismus. Und dann ist die deutsche Industrie dazu übergegangen und zu sagen, gut, ich muss dem Mann, der keinen Arm mehr hat, nicht etwa einen Ersatzarm geben, weil das ist eine halbe Sache und sowas, sondern ich muss ihm einen Arm verpassen, mit dem er eine Maschine bedienen kann, die ein Mensch, der einen normalen menschlichen Arm hat, nicht bedienen kann. Und dann stellte man in dieser Ausstellung in Dresden die wundersamsten Mensch-Maschinen-Schnittstellen vor und hatte im Jahr 1918 eigentlich schon diesen perfekten Mensch-Maschinen-Zusammenhang hergestellt. Ne? Also dieser Mensch, der wieder in die Nacht, nachdem er im Krieg halb zerschossen worden ist, kommt nach Hause, wird zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft, indem er mit der Maschine, die er bedient, verschmilzt. Der kann aber sonst nichts anderes mehr machen. Der mit dieser Arm, mit dem kann er keinen Hund streicheln und schon gar nicht seine Frau. Er kann nur diese eine Maschine bedienen. Aber das kann er super. Und das ist interessant, also diese Vorstellung von diesem neuen reintegrierten kaputten Mann in die Maschinenwelt funktionierte 3 Jahre oder so etwas. Und dann gab es einen gesellschaftlichen Aufschrei im Namen des Menschenbildes, was dann durch die kurzlebige Demokratie gefordert wurde, nämlich, dass er eben nicht nur nützlich für die Gesellschaft sein sollte, sondern er sollte auch gut für sich selbst sein, die individuelle Wiederherstellung sozusagen, ne? Aber diese Idee quasi, dass diese zwei Dinge, also nützlich bin ich als umgebauter Mensch, nur wenn ich mit der Produktionsmaschine verbinde, nachdem die Kriegsmaschine mich vorher fachgerecht zerlegt hat, die ist nicht weg. Die ist nur ein wenig sublimer geworden. Ne? Und sie ist interessanterweise, nahmen eben auch damals in der Prothetik die Fickmaschinen einen ganz großen Raum ein. Und die waren natürlich auch, nannte man nicht so, um Gottes Willen, aber es war auch völlig klar, dass genau die, was man gelernt hatte, mit der Maschineneinheit eben auch auf diese Weise umsetzen konnte. Das war dann die Zeit, in Amerika die Vibratoren entwickelt wurden, als medizinisches Instrument wohlgemerkt. Ne? Also die durfte keine Frau durfte Vibratoren individuell erwerben, sondern sie musste zum Arzt gehen, und damals gab es nur Männer als Ärzte, und der hat ihr dann gezeigt, wie man mit dem Vibrator Hysterie bekämpft. Das war diese Maschinen waren die Damit bekämpfte man Hysterie. Und es ist genau nicht, also der Mann, der mit der Maschine verschmilzt und die Frau, die mit der Maschine verschmilzt unter männlicher Anleitung. Und eigentlich mit den gleichen Gegnern, dieser unvollkommene, sich verweigernde und zerstörte Körper, der wieder hergestellt werden muss. Ne? Also der Mann wird körperlich zerschossen und die Frau wird hysterisch. So war das. Gut, okay, also moralisch-religiöse Diskurs, also man sieht an diesen Beispielen eben, auch das hat schon eine unheimlich lange Geschichte, die auch immer so ihre Ups und Downs hat, ihre Blütenblasen schlägt und so etwas. Aber das Projekt, dieses Projekt der Verschmelzung, ne? Oder der Ergänzung des Körpers, der Erweiterung des Körpers oder so etwas, ist A, schon sehr, sehr, sehr lange, hat eine lange Geschichte und hat B schon, wenn man die Geschichte nur ein bisschen näher anschaut, schon sehr genau gezeigt, was eigentlich in ihm steckt. Trotzdem, also die Vorstellung aller posthumanistischen Tendenzen oder so etwas ist immer prinzipiell erstmal, ich brauche eine Krankheit, ich brauche ein Defizit und das lindere ich und aus diesem gelinderten Defizit kommt die Legitimation der tiefergehenden Veränderung. Also diese man kann sagen, es ist keine faschistische Vorstellung, sondern es ist tatsächlich zunächst eine bürgerliche Vorstellung, oder? Also eine Hilfe erstmal geben, ne? Also therapeutisch zu sein. Nahezu Vorstellungen von Enhancing oder so etwas sind erstmal als Medikamente oder als medizinische Maßnahmen für Behinderungen oder so etwas oder Defizite entstanden. Sogar Botox, ne? Klar. Und dann die abgeleitete Idee ist dann nochmal, wenn wir eben in Wirklichkeit die Guten sein wollen. Also einerseits, ich möchte das Individuum verbessern, das vorher gelitten hat. Und wenn eine Frau darunter leidet, dass sie nur einen kleinen Busen hat, dann helfe ich ihr, ich guter Chirurg, kostet zwar eine Kleinigkeit, aber trotzdem ist es mein erster Impuls doch nur, ihr zu helfen. Nicht sie zu verändern, nicht ihr Bild einem anderen Bild anzupassen, sondern zu helfen. Und die Projektion dann davon auf die Gesellschaft bedeutet, wenn wir die Menschen so verändern können, dass sie individuell nicht mehr so leiden oder sich lieber haben oder sonst was, dann auch noch auf die großen Menschheitsziele hin, da soll mehr Gerechtigkeit rauskommen, da soll mehr Frieden rauskommen. Menschen, die eben sich selber lieber haben, die hauen sich vielleicht nicht so oft. Und es soll vor allen Dingen mehr Ordnung rauskommen. Und natürlich, es soll Produktivität geschaffen werden. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Nämlich dort, wo sozusagen der gesamte Ablauf, der wissenschaftlich-technisch möglicherweise auch schon religiös und moralisch mehr oder weniger legitimiert ist, mehr oder weniger projektiert ist, dass er unter den Mantel des Marktes kommen muss. Und das funktioniert nicht. Ich kann selbst künstliche Füße in Afrika nicht herstellen, wenn sie nicht irgendwo Profit abwerfen. Also gibt es den dritten Diskurs, ne? Ersten Diskurs wissenschaftlich-technisch, zweiter Diskurs moralisch-religiös. Die beiden immer noch ein bisschen gegeneinander, aber eigentlich auch schon Komplizen. So irgendwie gibt es den dritten Diskurs von Macht und Ökonomie. Also wer bestimmt darüber, was ich machen darf mit den Menschen, was ich machen soll. Und vor allen Dingen eben, wer profitiert davon. Und da ist wahrscheinlich der Punkt, warum das in den letzten 10, 20 Jahren solche unglaubliche Beschleunigung gefunden hat. Nämlich die ursprünglich kontrollierenden, einander begrenzenden Diskurse sind ziemlich rasch, nämlich in dem, was wir dann Postdemokratie nennen oder Neoliberalismus oder so etwas, plötzlich zu Komplizen geworden. Das heißt, der Staat oder auch die wissenschaftlichen, solange sie noch eine gewisse Autonomie hatten, Institutionen und sowas, die haben ein System, ein Diskurssystem gebildet, in dem man sich darüber geeinigt hat, welche Geschwindigkeit diese Entwicklung nimmt und welche nicht. Interessant, wenn wir nochmal an diese Dresdner Geschichte zurückdenken, wo diese Prothesengeschichte so explodiert ist, und zwar nicht nur technisch explodiert, sondern eben auch ideologisch explodiert, auch visuell explodiert, weil das war ja eine Ausstellung, das war ja nicht nur, dass es gemacht worden ist, sondern das sollte das ganze Volk wissen. Haben es auch getan. Also Schulklassen sind in dieses Museum gegangen und haben dort ihre Zukunft bewundert oder sollten es zumindest. Ne? Das war ein klassischer Punkt eines solchen Zusammenbruchs von Kontrollinstanzen. Lustigerweise, weil wir vorhin so vom Kinematografischen als Begleitdiskurs gesprochen haben. Zur selben Zeit eben, als diese Prothesen sozusagen auch möglicherweise durchaus fetischistisch die waren ja schön, ne? Das war ja so, die glänzten, das war wirklich schön. So wie ein Crash von Cronenberg, ne? Wo diese Prothesen eine unglaubliche Sexiness haben. Kommt immer auf den Blick, das ist klar. Das passierte in ganz parallel eben im Kino, wo eine ganz ähnliche Explosion nicht nur der technischen Mittel, sondern auch der Entgrenzungen der Menschenkonstruktionen stattgefunden haben. Also das war die Zeit von Nosferatu und dann Mabuse und all diesen auch schon nicht menschlichen, nicht auch Mabuse ist auch interessant, also dass er ja solche körperlichen Kontrollmechanismen benutzt. Der kann über Entfernungen töten, der kann seine Menschen, seine Mitarbeiter zu willenlosen Wesen machen und sowas, ne? Und auch das funktioniert alles immer so parallel miteinander. Genau, also dieses Jahr 1918, 19, in der das geschah, was uns heute dann so bizarr erscheinen mag, weil wir die Bizarrität unserer eigenen Gegenwart schwer sehen können, war geprägt genau durch dieses Machtvakuum, wo Krise, Superkrise natürlich nach dem Krieg, wo es also quasi keine wechselnde Kontrolle der Diskurse gab, wo die Reaktion dann ja meinte, das ist die Verwahrlosung oder so etwas. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Es ist die unglaubliche kapitalistisch-technische Superproduktion nach dem Krieg, dieser Überschuss, der technologische Überschuss, der aus dem Krieg in die Zivilgesellschaft hineingetragen wurde. Und wieder kann man das versuchen, kurz zu schließen mit dem, was im Augenblick bei uns passiert. Nichts von den größeren Entwicklungen der Pharmazeutik, der Prothetik, der Robotik in den letzten Jahren wäre denkbar, ohne dass es nicht ursprünglich in den Kriegen, in den neuen Kriegen erprobt worden wäre oder ihr Bedarf festgestellt worden wäre. Und wieder gibt es da eine Parallelität. Die letzten Kriege, die auch die westlichen Industriegesellschaften mitgeführt haben, sind keine reinen Männerkriege mehr. Also der Genderwechsel in der Kriegsführung, in der militärischen Technologie, in der militärischen Strategie spielt direkt hinein auch in die Konstruktionen der Maschinisierungen oder so etwas. Also diese drei Diskurse. Dazu kommen nochmal zwei weitere Diskurse, die auch diskutiert werden, auch in den nicht nur in der populären Kultur, sondern auch in den Zentren selber. Das andere ist, den ich schon angedeutet habe, also diese kulturelle, kommunikative und ästhetische Diskurs, also wie soll das ausschauen, wie wird es angenehm gemacht, welche Bilder werden wir uns davon machen, welche Erzählungen soll es dazu geben, also quasi der Mensch, der eigentlich künstlich ist oder so etwas, braucht dann eine Backstory, das kennen wir auch so aus dem Kino, ne? Wie Leute mit einer künstlichen Backstory bei Blade Runner oder so etwas, wo die andere, wo jeden kriegen, einfach eine künstliche Erinnerung eingepflanzt oder so. Und eben das fünfte ist der Gender-Diskurs, der tatsächlich auch dort diskutiert wird. Und die Grundfrage ist eben die, sich, um das nochmal festzuklopfen, ist die Frage, wird die Ordnung der Geschlechter in dieser Parallelwelt oder in dieser Parallelschöpfung beibehalten oder wird sie verändert? Und wenn ja, wie wird sie verändert? Und dritte Frage eben, wer verändert es?